Magic Music Box. Produziert für Radio Marabu. Ça c'est mon saber de Caléo, je suis là pour faire le show. Ça c'est mon saber de Caléo, je suis là pour faire le show. Ça c'est mon saber de Calé. Ça c'est mon saber de Calé. C'est la danse de la Côte d'Ivoire. Pour longtemps tu vas bouger, oh, c'est l'ambiance de la Côte d'Ivoire. Tu vas jamais l'oublier. Abidjan c'est la danse, le sentiment. Et là-bas y'a tout ce que tu veux, c'est l'amusement. Dis-moi, amour du monde, dis-moi que tu viens faire pour toi. Laisser ton cœur et tes origines. Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Congo, Burkina, Guinée, Togo. Tu laisses mon cœur dans la vie. Dis-moi, amour du monde, dis-moi que tu viens faire pour toi. Laisser ton cœur et tes origines. Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Congo, Burkina, Guinée, Togo. Tu laisses mon cœur dans la vie. Et je parle au monde entier. Écoute bien ce que je dis. Même si nous sommes à l'Italie, on veut de la musique africaine. Même si on est blanc, on marche dans le noir. C'est pour cela que j'ai voulu t'annoncer. Et maintenant, vous allez écouter. La radio de la musique africaine. Vous êtes prêts? Ça c'est mon saber de Caléo, je suis là pour faire le show. Ça c'est mon saber de Caléo, je suis là pour faire le show. Ça c'est mon saber de Calé. Ça c'est mon saber de Calé. C'est la danse de la Côte d'Ivoire. Pour longtemps tu vas bouger, oh, c'est la mienne de la Côte d'Ivoire. Tu vas jamais l'oublier. Abidjan c'est la danse, le sentiment. Et là-bas y'a tout ce que tu veux, c'est l'amusement. C'est un lieu magnifique. L'ambiance est romantique, la musique et le rythme là dans le sang. La nature avec tous ses animaux, à Tchèque avec Alongo, tout cela nous remplit de joie. C'est un lieu magnifique, l'ambiance est romantique, la musique et le rythme là dans le sang. La nature avec tous ses animaux, à Tchèque avec Alongo, tout cela nous remplit. Also in diese neue Welt, da folge ich doch gerne. Nuevo Mundo, die Debüt-CD von Sabor System aus Italien, und zwar aus einer Ecke, wo sich mehrere Kulturen treffen. Und all diese Kulturen haben sie in ihrer Musik, in ihrem Leben, in ihrer Einstellung vermischt, und es funktioniert wunderbar. Damit sind sie für mich das perfekte Gegenmodell zur momentanen Strömung, alles abzugrenzen, alle anders aussehenden Menschen zu verteufeln. Ich finde es fürchterlich. Das Gegenmodell Sabor System aus Italien. gehört haben wir Saber de Calais. Endlich hat es auch mal jemand mit Kompetenz gesagt. Der Hochhauswahn in Berlin zerstört die Stadt. Das sind die neuen Bausünden. Ein Individualismus, schreiendes, gigantisches Gebäude neben dem anderen. Das kleine, organisch Echte verschwindet vollkommen. Und wie klein ist doch der Mensch? Und überhaupt, was ist aus Berlin geworden? Wenn ich da an alte Berlin-Songs denke mit ihrem fröhlich verrückten, positiven Ausblick, das klingt heute ganz anders. Fellidee aus Berlin mit der neuen Single Im Hinterhof, ich spreche es mal deutsch aus, auch eine Band bestehend aus vielen Kulturen, da funktioniert es anscheinend auch. Fellidee im Hinterhof. The backyard. All the people are moving to my town. At the backyard, hörst du alles, siehst du alles, mein Freund. Sweated and labored, rising on the backs of my friends and neighbors. Ein Kommentar aus dem neuen Amerika, die neue Root Deco Sold My Soul. Ganz kurz, nachdem er nun zum totalen Schwein geworden ist, dies auch allen anderen empfiehlt, kriegt er endlich alles, was er haben will. Der Kommentar aus dem neuen Amerika, die neue Root Deco Sold My Soul. Dazu dies aus der Tagespresse. Panik bricht aus. Die Besucher glauben an einen Raubüberfall. Dann ruft jemand, dass alles nur ein Witz war. Ein schlechter Witz. Inszeniert für ein Video, das für die Macher eine mehrmonatige Haftstrafe nach sich zieht. Bei dem Clip handelt es sich um einen Prank, was übersetzt so viel wie Streich heißt. Aufnahmen dieser Art werden inzwischen milliardenfach angeklickt. Prank-Kanäle verzeichnen Abonnenten im Millionenbereich. Vor allem Kinder und Jugendliche mögen diese Art von Humor. Je drastischer die Streiche ausfallen, desto höher sind die Klickzahlen und die Werbeeinnahmen der Videomacher. Oft werden dafür Menschen gedemütigt und gequält. Unter den Prankstern sind auch deutsche YouTube-Stars, wie das Pärchen Bibi, Bianca Heinicke und Julienko, Julian Klaassen aus Köln. Die beiden haben ihr Sozialwissenschaftsstudium abgebrochen und verdienen seitdem ihr Geld als Vollzeit-YouTuber. Wirtschaft, Jugendsender Funk. ARD und ZDF fördern geschmacklose Inhalte mit Millionen. Hass, Beleidigungen, Sprüche über Brüste, zum Beispiel über die von Barbara Schöneberger. Nein, hier geht es nicht um Schmuddelvideos aus dem Netz, sondern um YouTube-Stars, gefördert mit Gebührengeldern von ARD und ZDF. PS, Deutschland, Innenminister de Maizière. Verrohung der Gesellschaft ist besorgniserregend. Thomas de Maizière beklagt in der Vorstellung der Kriminalstatistik für 2016 einen deutlichen Anstieg der Gewaltkriminalität. Dem Innenminister zufolge setzte dieser Trend schon vor der Flüchtlingskrise ein. Ich brauche jetzt was Friedliches. Die neue Deep Imagination Paradise in Space. Paradise. Waters Magic Music Box, produziert für Radio Marabu. Produziert für Radio Marabu. Neue Magic Bus, Philip the Egg. Ich hätte nie gedacht, dass diese Prog-Rock, Psychedelic, Kopfmusik und so weiter und so weiter Szene eine solche Renaissance erleben würde, wie sie sie zurzeit erlebt. Mir bekannt 4 Festivals, die diesen Sommer stattfinden. Im Mai in Würzburg, da braucht ihr gar nicht mehr hingehen, ist schon ausverkauft. Hinter vielem steckt Fruits de Mer Records aus England, die immer wieder Spezialitäten finden und veröffentlichen. von denen es auch spezielle Triple-CDs, die es nur auf diesen Festivals gibt, angeboten werden. Wie zum Beispiel die Triple-CD von Chris Gietkowski, der schlichtweg drei der LPs, die ihn früher total beeinflusst haben, nochmal eingespielt hat. Und zwar im Alleingang. Hören wir uns doch mal was an von Chris Gietkowski. Hier mit Tracks vom ersten Album von The Crazy World of Arthur Brown. Chris Gietkowski. Radiomarabu.de. It's hard to start here at the end. It's hard to part with you, my friend. I want to shout and lay the blame, but I still love you just the same. I thought I knew you more, fool me, 'cause I forgot the mystery that hid away behind your eyes until you said your last goodbye. It's all right. You spent the night, now you're gone without a trace. I hope you're in a better place. It's alright. You spent the night, and I like to think your grace has left us in a better place. hard to part with you, my friend. I want to shout and lay the blame, but I still love you just the same. It's alright. You spent the night, now you're gone without a trace. I hope you're in a better place. It's alright. You spent the night, and I'd like to think your grace has left us in a better place. Auch aus dem 60s Flower Power Psychedelic Umfeld, The Cherry Blue Storms, die CD Bad Penny Opera, der Track, den wir hörten, A Better Place, die sind schon wieder im Studio, sehen sehr bunt auch aus und sind einfach groovy, The Cherry Blue Storms. Wie immer alle notwendigen Links auf lotlitter.de, lotlitter.de. Thank you. da setzt sich einer vor schlappen 20 Jahren hin, nimmt eine ganze Menge Soundperlen auf und die kommen nie raus. Naja, das kennen wir, aber nun hat sich Klappstuhl Records darum gekümmert und so habe ich jetzt hier in meiner Hand die neue, also alte Mr. Concept. Den Titel 37 erkläre ich nicht, kann ich nämlich nicht. Aber gehört haben wir gerade das Persuaders Theme, also der Titeltrack der genialen Fernsehserie, die bei uns unter D2 lief. Aber Mr. Concept gefällt mir so gut, da gibt's gleich noch einen. Und zwar Eddie Velcro. Jetzt neu auf CD, Mr. Concept. Immediately attracted to Eddie. He'd stand for hours silhouetted under a streetlight where his collar turned up and slowly smoking a Strand cigarette. I'll always remember him like that. Always willing to lend a hand. He loved reading. I can see him now with his detective books. Smart boy too. Cleaned his fingernails with a flick knife. They were immaculate. I'm Eddie Velcro, mystery man on every street corner. The unseen character. Pointing. There's no need to worry, 'cause I'm around protecting you. Letters Magic Music Box, produziert für Radio Marabu. Lee Perkins went to Amory Hill School and so did I. Yet I rarely heard his laughter and I never saw him cry. He spoke in strangely stilted tones whose sense defied the mind. Sentence was a work of art of the surrealist kind. None of us could comprehend whatever he tried to say. I really wonder what he thought about the people he met every day. He never stole, cheated or lied. He really was a decent lad. Yet he must have been the strangest pupil that we ever had. He did kickboxing every week and homework every night. But though he tried to make friends, he just could not do it right. Although we often saw him work, we rarely saw him play. I really wonder what he thought about the people he met every day. To fight me, I never knew why. He said that he liked me, nobody knew why. He wanted to fight me, nobody knew why. He said that he liked me, I never knew why. Acquired a reputation all around the school as a lad obsessed with sex, which certain boys considered cool. He accrued a most impressive batch of hard pornography. This formed his extracurricular activity, and he masturbated everywhere, especially in PE. I then admit the reason for my interest in such a person as Lee. He sauntered round the villages in ankle socks and shorts, and when we met I was so glad he could not read my thoughts. The Teratards were merciless, the local girls were cruel. Like certain other girls who fancied him in school, where his physical appeal countered his eccentricity. So I daren't admit the reason for my interest in such a person as Lee. Deceived, crawling up the walls that were human leaves. Letting nature peer through in neat little squares, between paving stones and concrete blocks. You got married to the pawnkeeper at an early age, dazzled by dahlias and hollyhocks. The more things change, the more they stay the same. You can feel the bones are tightening. Myself that I'm still alive. I always say, if my creator, my God, wanted it, all right with me. If he doesn't want it, he'll change it. And that's my approach, that's all I can say. Why don't you go to hell? The first one's a hell of a worm. It's not till I'm proven guilty. The first one's a hell of a worm. Celebrate the grandeur of the cosmos. I exist in a prison of my own construction. I press the button and the world stops turning. Look, you've done enough damage. Nach Eddie Velcro, also Mr. Concept, gab es noch zwei schräge Engländer, und zwar vom neuen Godspunk Sampler Volume 17. Zuerst Unit und danach Howl in the Typewriter, und beide sind mindestens schon, ich würde mal sagen, seit den 80ern mit dabei im schrägen englischen Untergrund. Godspunk, die Compilation-Serie. Auch wieder im Studio ist Mr. L. Sunrise aus Bayern. Da bin ich auch wieder schwer gespannt, weil wer bringt schon so eine Songs wie Supermo, wo er sich Gedanken drüber macht, ob der Supermann nicht vielleicht auch mal aufs Klo muss. El Sunrise von der letzten CD Trund vom Bohrischen Meer. Fühlt sich gut an. gab's im Fernsehen gesehen. Es war in der Schule schon so. Sie sahen die Lehrer glänzen. Ich schau die Alten nur. Wo haben's die Jungen her? Wir sind auf dem Volksfest sein. Oder beim Fußballplan. Menschen sein. Wir arbeiten uns kaputt, dann schluck mir Medizin. Wir futtern nur noch Schutt, dann rutsch mir auf die Knie. Wir wollten Freiheit haben, aber zu welchem Preis? Uns kann alles verzeihen. Wir glauben jeden Scheiß. Menschen sind Bronze, Diesel, Blech. Ich frage mich, wie lange das noch so weitergeht. Menschen sind schlau, das ist, was uns vereint. Ich seh's bei meinen Leid, hab sie von ihnen gelernt. Wir sind schon furchtbar weit, alle von uns selbst entfernt. Menschen sind. Diesen Monat haben wir ja wieder Turbulenzmonat auf Radio Marabu. Turbulenz auch aus Bayern. Das war ein neues Stück von dem Brunzbieselblät. Wunderbarer Text. Das soll demnächst irgendwie auf Crowdfunding finanzierten CDs rauskommen. Wie da der Stand ist, weiß ich nicht. Guckt einfach im Internet nach Turbulenz. Wenn ich mir nun vorstelle, dass all diese Brunzbieselbläden Menschen, die Turbulenz da gerade so wunderbar besungen hat, demnächst hier alle wählen, oh, da wird mir ganz anders. Also Widerstand, immer wieder Widerstand. Und zum Schluss noch was Friedliches aus Kanada. François Couture weist mit seiner weiteren neuen Veröffentlichung Fatima, dass man auch im klassischen Bereich, welches Wort nehme ich, Alternative geht in Deutschland gar nicht mehr, also einen anderen Weg nehmen kann. Klein, nicht aufgeblasen, einfach nur die Musik. Fatima von François Couture aus Kanada. Le monde est... Magic Music Box.